das war jetzt ein Zeichen. That's nasty. 60 Sekunden. Jetzt kommt unser zweites Internet-Gewinnspiel. Für diese Stunde. Eintragen im 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. Das ist die Frage, wer singt den Song, der immer am Anfang jeder Al Bundy-Folge kommt? Love and Marriage go together like... immer am Anfang? Ja, Al. Verrat's bloß nicht, das wollen wir nicht wissen von den Nachtschwärmern. Wer singt den Song, der an jeder Folge am Anfang kommt bei Al Bundy? Love and Marriage go together like... ja, Al. Immer am Anfang? Ist es schon gut, Al. Ich bin ja wieder sauer mit dem Schuhverkäufer. Mit der Tochter. Meinst du, ich bin nicht für sie geeignet, Al? Du bist für sehr viele Dinge geeignet. Als Dämpfer für gute Laune. Danke. Hoffnungstöter. Alterungsbeschleuniger. So, aber jetzt reicht's. Langeweile. Some people say this is crazy.

What to Drink. What are we going to drink? Es geht ab. Hallo nach Schömer, hier geht's ins Wochenende. That was cool. new flows to kick. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. So, das hätten wir. Schwabikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Meister kommt. Guido Horn, oh ihr Kinder des Regenbogens. Action, Spaß und Live-Musik bei der Radio Regenbogen Beach Party in Karlsruhe. Präsentiert vom Poolclub der Sparkassen mit Guido Horn. Beachvolleyball, Schlauchbootrennen, Wellenschwimmbad. Die Beachparty zum Mitmachen für alle. Live on stage, echt, The Boys und der Meister. Da wär ich so gern, wär den Sternen nicht mehr allzu fern. Karten gibt's auch bei den badischen Sparkassen. Eine tolle Radio-Regenbogen-Beachparty am 17.07. im Rheinstandbad Rappenwörth wünscht die Privatbrauerei Höpfner. Tolala und hallo, hier ist wieder euer Kasperl. Wollt ihr eine lustige Geschichte hören? Nein! Ah gut, dann erzähle ich eben was vom neuen Mediamarkt Computerprospekt. Der ist rappelvoll mit super günstiger Hard- und Software, Telekommunikation und Zubehör. Und wo finden wir den Prospekt? Natürlich in der Tageszeitung. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Die total verrückte Kneipe Appelboom im Check-In-Center Aachen. Der ultimative Kult ist da. Appelboom in Aachen. Get crazy im Check-In-Center Aachen. Not all exercises are suitable for everyone and this or any other exercise program may result in injury. Choosing one of my videos. Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls, and circle forward. 4, wir haben jetzt gleich unser nächstes Gewinnspiel. Und da suchen wir wieder 500 Bretten nach Schwimmer. Ihr ruft dann bitte an, wenn ihr die habt. Es geht um eine Maxi-CD. Unter anderem habe ich hier, nächste Woche ist die Love Parade, hier ein paar Karten. Und zwar für die Love Sun Galactica große Session. Da ist alles dabei. Steve Mason, Marusha, Kate Residice, Sammy, ATP, Pete Blank, Jasper Jones, Taucher ist dabei. Sandrina, DJ Traun und so weiter in Berlin natürlich. Und die verlosen wir nachher alle. Jede Menge Karten da. Al, was machst du mit Gesicht? Irritiert es jemanden, dass ich seit Tagen nichts gegessen habe? Nein. 23 Uhr und 31 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Freiburg Mitte und Bad Krozingen. Baustelle 3 bis 4 Kilometer Stau, bitte. Fahren Sie vorsichtig. Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music. Let's check that out again. Please report. MacOS and Pro Tools software ready. All items complete. You may now commence operation. Wollt ihr den totalen Sound? Den nervigen Sound? We have contact. Down in the hood, the roots of the streets are dark, times are hard, you don't know where to start. First be real to a woman, treat her like a lady, cause there's so much you better not know before you leave the crack, baby. Wait to hell or paradise, now who decides? You live your life in the fast lane, now you pay the price. Pacific Coast and the bomb chrome rims, black on black Yukon, with nuts hanging from the city where the bangers be banging. It don't seem like shit is changing. I hollered at the homie the other day, G'd up at the park sipping Alizé. One of the homies took a beating, so now it's finna be a gangin', checking at the meeting. Life cycles repeating, it's just another sunset falling. See, I can hear the homies that pass calling me, and you know what I've discovered? What they keep saying, keep your mind and your money, motherfuckers, you shake the bus. Später unsere Wohnung, zum ersten Mal allein. Die Stille ist so schön, genau so sollte es immer sein. Mein Wunsch war es oft, dass du nicht bei mir bist. Doch jetzt ohne dich merke ich jetzt, wie es ist. Jahre sind vergangen und ich fühlte mich gefangen. Nun bin ich frei, doch habe Tränen auf den Wangen. Das Verlangen nach dir wird nun wach, zu spät. Ich lieg da und mach die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Kämpfe gegen den Schmerz, doch verliere die Schlacht. Ich hab gedacht, ich bin stark. water, hit the water, cause your style and your profile is out of order. I flow like a river, none come bigger. It's a fact that Shaq is just one bag. Wir haben 23.44 Uhr und das müsste jetzt reichen. Jetzt brauche ich 5 Interpreten 0138 8000 und immer wieder probieren. Nachschwärmer bitte. Zum Beispiel gibt es auch zu gewinnen Poison Club. Das ist eine Doppel-CD. Und dann habe ich hier jede Menge, eine ganze Palette voll Laufstern Galactica. Nicht nur Karten, sondern auch Doppel-CD. Ah, oh, da sind Sachen drauf. Super. Oh, jetzt kommt gerade Kelly. Kelly, wo kommst du her? Es ist zum Auswachsen. Was ist denn los? Ich hab versagt. Welche Klasse war es diesmal? Kelly, sprich doch nicht von der Schule. Warum soll ich mich darüber aufregen? Mom, ich hab mit einem Jungen geflirtet und der steht nicht auf mich. Ehrlich? Oh, Schätzchen. Du darfst das nicht aufgeben. Du musst das immer weiter versuchen. Was willst du noch groß machen, wenn du schon in der Männerdusche mit der Aufschrift Seife gestanden bist? Ich gehe eben auf Nummer sicher. Ich glaube echt, ich schnall ab. Noch jedes Mal habe ich einen gekriegt, wenn ich ihn wollte. Ich meine, ich bin berühmt dafür. Und dieser Typ riskiert nicht mal ein Auge. Du musst mir helfen, Mom. Wie hast du in der Schule Jungs gekriegt? Auf die gleiche Weise, wie sie sich jetzt vertreibt. Ihr könnt wecken! Ihr könnt euch verstecken! Das gibt's nicht! Doch, das gibt's nicht! Radio Regenbogen! Echter Knaller. The devil. Wir haben 23.50 Uhr und meine Leitungen glühen. Ich bin gelandet jetzt in der Nähe von Schorndorf, ja? Ja. Die Corinna habe ich dran. Ja, hallo. Corinna, grüß dich. So, ich brauche jetzt von dir bitte 5 Interpreten. Ja, und zwar wäre das einmal The Boys mit Shame. Ja. Dann die Sabrina Setlow mit Du liebst mich nicht. Genau. Dann Cappuccino mit I miss you. Super. Und Let it rain von Nana. Das reicht mir. Hey, super, das gibt eine CD für dich. Corinna, tschüss, danke. Du bist die Siegerin, du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Super, und hier geht's ins Wochenende. Wir schalten um nach China. Dank Singapur. Denk mein Gott. Zeng zu. Gut. Lung. Warum sollten. Jetzt kommt nochmal die Gruppe, die unser erstes Internet-Gewinnspiel beinhaltete. Alte Kotschrei. Ja, das ist ein Hinweis für dich wieder. So, meine Freunde, lass dir sagen, von einer Rassemann, die eigentlich gar nicht mehr am Leben, aber sehr widerlich. Wenn du keine Frau hast, wenn du keine Frau hast, gibt es nichts Schwierigkeit. Am besten, du nimmst dir deinen Schicksal, baust dir einen Joint, rauch die Birne, rauch die Birne, leg die ins Bett. Okay. Wie viele Biere hast du schon gezischt, Al? Nein. 10. Also stehen wir noch ungefähr eine 6er-Packung vom Beischlaf, ja? Oh nein, heute geht's wieder runter, ja? Wenigstens. Tradition, mein Junge. Die Bandymänner waren immer für eines bekannt. Was denn? Haarige Knöchel. Den Sexdrang eines Furunkels. Bleibt dran! Der Otto Versand feiert mit Radio Regenbogen Geburtstag und Sie können gewinnen. Einen nagelneuen New Beetle, wenn Sie den Aufkleber Ich will feiern auf Ihr Auto kleben. Den Aufkleber finden Sie im Otto Shop oder im Otto Katalog. Wer kann Nat schnell anrufen unter 0180 53 030. Und Sie können ein Otto-Party-Paket im Wert von 500 Mark gewinnen, wenn Sie erkennen, was gefeiert wird. Otto hat Geburtstag und alle feiern mit bei Radio Regenbogen. Am Montag geht's los. ATB Killer. Die neue Hitsingle aus dem Erfolgsalbum Moving Melodies. ATB Killer. Yeah. DJ Test. Waren kurz weg, aber jetzt kommen sie wieder. Du warst toll, Al. Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon, Al. Weißt du, ich glaube echt ganz echt, dass wenn du ein bisschen üben würdest, du richtig gut werden könntest im Sex. Und Schatz, du brauchst dich nicht auf den Kopf zu schlagen. Das ist das, was mir gefällt, Peg. Das lässt mich vergessen, was der Rest meines Körpers durchmachen muss. Ja, aber ich kann dir versichern, es ist nicht viel, was er durchmacht. Na, ist ja auch egal. Hauptsache, du warst zufrieden mit mir. Nur weil ich geschrien habe, musst du nicht meinen, dass ich zufrieden war. Ich habe geschrien, weil sich meine Haare in deiner Uhr verfangen haben. verdammt gutes Programm. Jetzt kommt die Werbung! Kapische! Aus dem Erfolgsalbum Moving Melodies. ATB Killer. Yes. Die total verrückte Kneipe. Appelboom im Check-In Center Aachen. Der ultimative Kult ist da. Appelboom in Aachen. Get crazy im Check-In Center Aachen. So, Tante Jutta, gleich wird groovy. Unser Internetgewinnspiel für diese Stunde. Ach, das Gästebuch, ihr wisst Bescheid. Wie heißt diese Gruppe? Neulich sind wir da gewesen. Die Jungs von Greenpeace hatten recht. Denn das Meer stank ziemlich übel. Ich höre gerade, Gästebuch geht nicht auf. Schickt ein Mail, charlie@charlie2000.de. Ein Mail. Wer weiß, wie die Gruppe heißt. Also charlie@charlie2000.de. Das ist aber schwieriger. Wie heißt diese Gruppe? So, dann spielen wir mal volle Stunde. Da gibt es gleich wieder Aktuelles. Und in der nächsten Stunde lässt er ein paar Lebensweisheiten los. Mein Dad hatte einen großen Traum. Dieser Traum wurde weitergegeben von Generation zu Generation der männlichen Bandys. Bau dir dein eigenes Zimmer und lebe getrennt von deiner Frau. Bautechnisch haben alle versagt. Nein, geschlechtlich haben alle versagt. Okay, euer Charlie ist gleich wieder da. Präsentiert von freenet24.de. Die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Das Wetter von hier, die Nacht ist sternenklar, am Tage scheint die Sonne, mitunter ein paar Gewitter, die Luft erwärmt sich im Schwarzwald bis 26, an Rhein und Neckar bis 32 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit in der Frühe bei 30 Grad, am Nachmittag 50-70%, bei Aussichten am Sonntag und Montag keine wesentliche Wetteränderung. Radio Regenbogen, 100,4, Nachrichten. Um 1 Uhr mit Max Lehrer, guten Morgen. Der Aufbau Ost wird nach Angaben von Bundesfinanzminister Eichel nicht zusammengestrichen. Der Solidarpakt und die Leistungen des Bundes im Rahmen des Finanzausgleiches der Bundesländer würden trotz des Sparplanes nicht angetastet, das sagte der Eichel einer Zeitschrift. Das Sonderprogramm zur Förderung innovativer regionaler Entwicklungskonzepte in den neuen Ländern werde im Haushalt 2000 und den folgenden Jahren trotz der Sparpläne sogar über steigende Mittel verfügen können. Im Bundestag sind endgültig die Lichter ausgegangen. Bundesregierung und Parlament haben sich mit einem großen Bürgerfest von der Stadt Bonn verabschiedet, die ein halbes Jahrhundert lang ihr Domizil gewesen ist. Jongleure, Clowns, Kabarettisten und Rockbands haben noch am Abend in der Bannmeile rund um das alte Bundeshaus für Unterhaltung gesorgt. Politiker ließen in Diskussionsveranstaltungen die vergangenen 50 Jahre am Rhein Revue passieren. Der britische Premierminister Blair und sein irischer Amtskollege Ahern haben an die Konfliktparteien in Nordirland appelliert, den Friedensprozess nicht scheitern zu lassen. Sie legten einen neuen Friedensplan vor. Der Protestantenführer Trimble machte aber klar, dass der Blair-Vorschlag von seiner Partei derzeit nicht annehmbar sei. Streitpunkt ist weiterhin der Zeitpunkt für die Entwaffnung der katholischen Untergrundarmee IRA. Führende Persönlichkeiten von Serben und Albanern haben zu einem Ende der Gewalt im Kosovo aufgerufen. Sie forderten alle Bewohner des Kosovos auf, sich von allen Arten der Gewalt gegen ihre Nachbarn zurückzuhalten. Die Verantwortlichen würden vor Gericht gebracht werden. Die am Abend veröffentlichte Erklärung haben unter anderem der Führer der UÇK-Miliz Taki und der Führer der serbischen Widerstandsbewegung im Kosovo Trajkovic unterschrieben. Für Urlauber und Ausflügler droht auf den Straßen in den Süden heute das erste chaotische Stauwochenende in diesem Sommer. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnen die großen Ferien. Eine weitere Ursache für die erwarteten Megastaus ist die Sperrung des österreichischen Tauerntunnels nach der verheerenden Brandkatastrophe. Der Tunnel ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Gleich dreimal musste die Feuerwehr in Heidelberg am Abend ausrücken. Bei den Bränden in einem Baumarkt, einer Produktionshalle und bei einem Kellerbrand kam es zu Sachschaden von insgesamt 200.000 Mark. Eine Person wurde mit leichter Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache der Brände ist noch unklar. Die Zeit 1:03. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Freiburg Mitte und Bad Krozingen Baustelle 3 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Charlie 2000 präsentiert von freenet24.de. Die Adresse für kostenloses Surfen im Internet. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Party Time. Die Türen schließen, es geht los. Wir schreiben ja in den Chat immer rein, ab heute die Titel und den Interpreten. Das ist zum Beispiel Blaulicht 112 heißt der Song. Es geht los. Volle Treibladen. So heißt er. Vollmantel, Dauerfeuer. Alles, was die Party braucht. We'll be right back. DJ Leon, DJ James X. Kennst du die zwei R, ha? Na, wenigstens hat es keine roten Haare und bettelt nicht um Sex. Jetzt greifen bestimmt einige zum Handy. Das ist viel zu arg auf, weil er hat kein Handy. Er wird wohl nie eins haben, er ist Schuhverkäufer. Ich bin El Bundy. Ja, ja, wisst ihr. Summer, Sun and Sun. Voll cool. Party. Hey, das Gelbe vom Ei. Geil. Fun in the Sun. Fun, fun, fun, fun in the Sun. Weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Your hands are warm. I'm in love and do what lovers do. Be real to me, I'll be real to you. Whatever you need, girl, Celia is yours. Extension, love, life, revolving doors. All you gotta do is be yourself and you will make it. Don't try to be like everybody fake it. Come on, baby, I love the way I want you to stay. C-E-C-I-L-I-A, hey, hey. The foolish for the pride, it's a kicking but a hop. It's a good girl. It's a good girl. It's a good girl. Now I'm in the hood, kicking up dust with your friends to the end. The one you trust. It's a nice day with the sun above. Rolling my way with the one you love. The sun's going down, I'm heading home. I'm almost there, it's what? I'm not alone. You don't believe me, she's the one. Tonight's my night, we're gonna have some fun. so sweet. The bass will break, so let it groove. Come on, I'll get on and move. Everybody, you know where. But once you start there, nobody who can tell how long the party's gonna last. So lift your ass and get her fast. Do the rhythm, baby. I hold my breath, you make me crazy. Come on closer, come on near. Seduce me now, don't show no fear. And you on the corner, mama boy. Come to the dance for yourself a toy. The sweetest party stands all night. My beat is in the air, alright. Some soul, 'cause who knows what there'll be tomorrow. So party right and I'll be no soul. Carries the ladies on the floor. Kiss the boys and what that for. Bring out people, shout and scream. Show me you've got Steve is here. I'm gonna get it, I'm gonna get it, I'm gonna get it, get the baby. So stand sie wie verloren, fast da. Was macht ein Girl wie du in dem heißen Land? Anita, Anita. Kein deutsches Geld und kein kaputtes Feld. Was für eine Welt. Die Mallorquiner haben noch nicht zum Spind. Die sind nach 20 Pils durch den Wind. Wir rufen Zicke und Zacke. Ist doch voll normal. Whoa. Komm, sing endlich aus und danach nach Haus. Anita, Anita. Kein deutsches Geld und kein kaputtes Feld. Was für eine Welt. Irgendwann allein am Ballermann. Anita, Anita. Höschen im Haar, so stand sie wie verloren. Ein paar da. Was macht ein Girl wie du in dem heißen Land? Anita, Anita. Kein deutsches Geld und kein kaputtes Feld. Was für eine Welt. Yeah. kleine Rock'n'Roll-Session und extra für Kelly, dass ihr kleinen Rock'n'Roll sie bewegt. Bewegt ihren Körper ohne Ende. So ein Körper und kein Quäntchen Hirn im Schädel. 1:30 der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Freiburg-Mitte und Bad Krozingen Baustelle 3 Kilometer Stau. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Kraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Unser Gewinnspiel. Seid ihr bereit? Ich stehe hier und singe von neuen Knabbereien. Aus meiner Mixmaschine, so knackig und so fein. Komm auf, du! Ha ha! Wir machen jetzt deutsche Welle bis zum Abwinkeln. Und weiter geht es Schlag auf Schlag. Immer noch Gewinnspiel NDW Spezial. Na schon mal, und jetzt geht's darum. Derjenige, der jetzt gewinnt, kann sich raussuchen. Der Love Parade, Love Stern Galactica Party oder die Doppel-CD Love Stern Galactica kann sich raussuchen. 0128 8000. Ich will reich sein. Takt. Im Viertakt soll es klingen. Dreiklang, Dimensionen, taktvoll. Lichtspiel, Impressionen, farbvoll. Farbton, Halbton. Borsellino e vuote totale, perciò mangio sempre solo.